predictions about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. MDR Sachsen. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann, what's your game now? Can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game now? Can anybody play? You were always something special to me. Mensch, Millionenfrage. Heute, würdest du für 25 Millionen Euro einem ausgewachsenen Gorilla mit einer Pinzette die Augenbrauen zupfen? Für alle, die sich gerade bei einem Ja ertappt haben, wir empfehlen da eher die große Sonderverlosung am 2.3. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Lose auf aktionmensch.de. Wer nachts gut schlafen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nur noch bis zum 2.3. die große Sonderverlosung der Aktion Mensch. Mit Extragewinnen im Gesamtwert von 25 Millionen Euro. Am besten gleich losbestellen auf aktionmensch.de. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. MDR Sachsen, das Sachsenradio Regionalwetter. Für Chemnitz und das Erzgebirge in und um Döbeln, Annaberg, Buchholz und Zwickau. Gut, ein paar Wölkchen ziehen über uns hinweg. Die Sonne lässt sie gewähren. Am Thermometer ahlen sich 15 bis 21 Grad. Und morgen gibt es dann nochmal ordentlich Nachschlag mit Sonne und 16 bis 21 Grad. Dann kommt der Freitag und erinnert uns daran, dass wir noch Februar haben. Wir bekommen Regenschauer, die oberen Gebirgslagen Schnee und maximal 6 bis 10 Grad stehen dann am Thermometer. Der Samstag wird kühl und feucht. Uhr. MDR Sachsen. MDR Sachsen. Das Sachsenradio. Nachrichten mit Andreas Kalb. Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Menschen wieder mehr Freiheit durch eine Ausweitung der Corona-Tests in Aussicht gestellt. Spahn erklärte im Bundestag, Schnell- und Selbsttests würden Schritt für Schritt helfen, zur Normalität zurückzukehren. Sie schafften Sicherheit und damit die Voraussetzungen für Theaterbesuche oder andere Veranstaltungen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat am Vormittag die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt. Sie können ohne Schulung angewendet werden. Der Abstrich wird dabei im vorderen Nasenbereich vorgenommen. Die bisherigen Schnelltests mussten von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Die Affäre um die Rückgabe mutmaßlich gestohlener Munition im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr hat keine personellen Konsequenzen. Das sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages. Sie räumte aber Fehler ein, so seien Einzelheiten zu der Sammelaktion aus einem Bericht gestrichen worden. Die Ministerin erklärte weiter, sie habe keine Entscheidung zur Ablösung des KSK-Kommandeurs Kreitmeier getroffen. Er steht in der Kritik, weil seine Soldaten im vergangenen Jahr entwendete Munition in Kisten werfen konnten, ohne Konsequenzen. Kreitmeier hat das Kommando Spezialkräfte 2018 übernommen und soll einen Reformprozess leiten. Die Bundesregierung hat die angekündigte Reform der Finanzaufsicht BaFin auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem mehr Kompetenzen für den Präsidenten der Behörde vor. Zudem soll die BaFin künftig mit verdeckten Testkäufen überprüfen, ob Kunden ausreichend beraten werden, bevor sie Finanzprodukte kaufen. Die Behörde war im Zuge des Bilanzskandals beim Zahlungsdienstleister Wirecard in die Kritik geraten. Weder ihr noch Wirtschaftsprüfern waren jahrelange Luftbuchungen aufgefallen. Der Tourismus in der Oberlausitz hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie große Verluste hinnehmen müssen. Die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien bezifferte die Umsatzverluste auf rund 51 Millionen Euro. MDR-Sachsen-Redakteur Uwe Walter mit Einzelheiten. In der Oberlausitz wurden gegenüber 2019 rund 500.000 Übernachtungen weniger gezählt. Das ist ein Minus von 30%. Es sei ein Spagat zwischen Bangen und Hoffen, bilanziert der Bautzener Landrat Michael Harich mit Blick auf die neue Saison. Unterdessen bereitet sich die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien auf die internationale Tourismusbörse in Berlin vor. In wenigen Tagen will sie dort nicht nur mit Bautzen, Görlitz und Zittau punkten, sondern auch mit neuen Projekten für Radtouristen. So soll beispielsweise die sogenannte Via Sacra bei Zittau für Radfahrer erschlossen werden. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdrsachsen.de und in der MDR Sachsen App. Und es tut sich was auf der A4, der MDR Sachsen Verkehrsservice, A4 Frankfurt-Dresden. Die Autobahn ist zwischen Frankenberg und Hainichen nicht mehr gesperrt. Der Verkehr wird jetzt über die Standspur an den Aufräumarbeiten vorbeigeleitet. Noch reiht sich der Verkehr auf 10 Kilometer Stau aneinander und führt bis Chemnitz-Glöser zurück. Und auch auf den Umfahrungen wird es noch eine Weile dauern. Auf der B169 über Gersdorf und Hainichen 30 Minuten. Auf der B173 zwischen Falkenau und Oederan 20 Minuten. A17 Richtung Prag zwischen Dreieck Dresden-West und Gorbitz. Stau an einer Baustelle mit 10 Minuten Zeitverlust und Vorsicht, es staut sich bis auf die A4 zurück. Die B183 ist zwischen Graditz und Werdau wegen einer Unfallrekonstruktion gesperrt. In Chemnitz auf der B169 Dresdner bis Frankenberger Straße stadtauswärts Stau mit 20 Minuten Zeitverzug. In Dresden Stau in der Kretschmerstraße Richtung Elbe. 15 Minuten dauert es hier, in der Taranter Straße stadtauswärts 10 Minuten. Neue Blitzer B2 am Ortsausgang. Ausgang von Bad Düben Richtung Leipzig, in Leipzig selbst in der Wundstraße stadtauswärts und in Lauta in der Johann-Sebastian-Bach-Straße stadteinwärts. Für neue Meldungen sind wir jederzeit offen. Sie erreichen uns kostenfrei 0800 637 5637. Danke fürs Drandenken. Schnell und aktuell, der MDR Sachsen Verkehrsservice. Mit Heike Leschner. Und noch 5 Tage, dann heißt es. Liebe Landsleute, ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Montag Ihre Friseure... Tja, nie haben wir uns mehr drauf gefreut, endlich mal wieder richtig den Kopf gewaschen zu bekommen. Der Nachmittag beim Sachsenradio mit einfach guter Musik. I got you, babe. They say our love won't. Nachmittag beim Sachsenradio mit einfach guter Musik. Some bad I know about life. Das wird so ein schöner Tag, dieser 1. März. Da können wir ruhig noch mal drüber reden. Aber es sind noch 5 Tage, das muss man auch mal sagen. Da können ruhig noch ein paar Millimeter wachsen. Aber dann am Montag ist endlich dieser 1. März. Und jeder, der unter seinem Pony nicht mehr rausgucken kann, hat sich bestimmt schon 10-mal vorgestellt, wie die Tür des Leibfriseurs endlich wieder aufgeschlossen wird und es so ganz verführerisch duftet nach Shampoo, Haarspray und heißer Föhnluft. Ein herrlich haariges Thema, auch für einen, der seinen Kopfputz eigentlich am liebsten so kurz wie möglich trägt. Unseren Haarspalter, der kennt's. Schon jetzt sind Callcenter rund um die Uhr mit Terminvergabe beschäftigt, unterstützt von Auktionshäusern. Die Friseure werden in Trainingslagern auf diesen Moment vorbereitet. Nicht jedem Lockenwickler ist klar, dass er ihr Menschenleben rettet und der ganzen Nation wieder ein Gesicht gibt. Die Meisterinnen und Meister der Schere müssen dafür mental auftupiert werden. Trotzdem werden sie allein nicht reichen. Längst sucht die Innung nach Saisonkräften zur Aushilfe. Da laufen Anfragen in allen Berufsgruppen, die irgendwie nach Haaren oder wenigstens schnittig klingen. Bei Schneidern, bei Tönmeistern und Föhnnetikern, sogar bei Kämmerern. Sollte das klappen, stehen etliche Salons vor der Einführung eines Dreischichtsystems. Einige prüfen auch, sich räumlich auszudehnen und beantragen eine Lizenz für Freisitzer. Draußen könnte immerhin geföhnt werden, das hält warm. Trotz allem wird es in der Kundschaft zu Betteleien kommen. Wutausbrüchen, Provokationen durch Glatzenträger, das alles gilt es psychologisch aufzufangen. Viele Salons arbeiten deshalb mit Seelsorgern zusammen, die umsonst wartenden Kunden anhand von Jesusbildern klarmachen, dass man auch mit langen Haaren ein geachtetes Leben führen kann. Redselige Kunden haben zudem Geschichten von 4 Monaten auf Vorrat und wollen die beim Friseur natürlich loswerden. In dieser Extremsituation unmöglich. Die meisten frisieren 3 Leute gleichzeitig. Deshalb engagieren sich hier auch ehemalige Busfahrer, die darauf achten, dass während der Arbeit keine Fachkraft angesprochen wird. Psst. Es geht eben nur, wenn alle gemeinsam an einem Haarstrang ziehen. MDR Sachsen. Einfach gute Musik über UKW und DAB+. Auch für Oberwiesenthal, Mildenau und Frauenstein. Und weltweit im Livestream. Nimm Träume für bare Münze, schwelgen Fantasien. Hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht. Warum mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Fühl mich bei dir geborgen, setz mein Herz auf dich. Will jeden Moment genießen, dauer ewiglich. Bei dir ist gut am Leben, Glück im Überfluss. Dir willenlos ergeben, find ich bei dir Trost. Bin vor Freude außer mir, will langsam mit dir untergehen. Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verlieren. Deck mich zu mit Zärtlichkeiten, nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz. Friedvoll, liebestoll, überwältigt von dir. Schön, dass es dich gibt. Vor zwei Monaten gedacht, dass wir doch eher an einen Friseurtermin kommen werden jetzt im Frühjahr als an einen Impftermin. In den Friseursalons klingelt ja das Telefon den ganzen Tag mittlerweile und wir als Kunden, wir kommen kaum durch. Sobald da jemand abhebt und sagt, Salon charmant, was kann ich für Sie tun? Da köpft man ja zu Hause schon ein kleines Fläschlein Piccolo vor lauter Freude. Unser Reporter Matthias Wetzel, der hat sich heute in Chemnitz umgehört, wie sich die Salons auf den Ansturm und auf mögliche Sonderschichten einrichten. Schnell noch einmal mit dem Staubsauger durch den Salon. Friseurmeister Edgar Krug ist ein bisschen im Stress. Aber es ist positiver Stress, denn am Montag geht es in seinem Salon in Chemnitz-Gablenz wieder los. Ich musste durch die ganzen Fliesen nochmal richtig durchwischen, dann die ganzen Schränke sauber gemacht. Alles, was Holz ist, wird dann natürlich mit Möbelpolitur bearbeitet und schon wieder klingelt das Telefon. Das Telefon klingelt im Minutentakt. Der Andrang ist so groß, dass Krug in seinem Terminkalender schon im Mai angekommen ist. Für ihn ein Zeichen, wie wichtig eine gute Frisur ist. Die Leute haben einfach auch den Anspruch, sich wohlzufühlen. Und ich denke, sich wohlzufühlen bedeutet auch, einen gut frisierten Kopf zu haben. Weil nichts ist unangenehmer, wie wenn der Partner nicht zufrieden ist mit sich selbst. Weil das bringt auch den häuslichen Frieden durcheinander. Deswegen sind wir Friseure wichtig. Und das betrifft Frauen wie Männer gleichermaßen. Mein Mann freut sich sehr. Der geht sonst alle 4 Wochen geht er zum Friseur und ich glaube auch die Kinder freuen sich sehr. Mir ist es egal, ich gehe eh nur alle halben Jahre mal Spitzen schneiden. Bei mir, ich habe eine Frau, die macht mir das. Ja, die will natürlich gehen, das ist klar. Die versucht das nicht, um krampfhaft den Termin zu bekommen. Bis jetzt hat sie noch gehen. Sehen Sie nicht, dass ich mich freue? Ich habe einen Termin für Anfang März. Aber ich freue mich natürlich, dass man wieder mal sich ein bisschen verschönern kann. Auch Jörn Lüdecke, Chef der Friseurinnung in Chemnitz, freut sich nach 10 Wochen auf den Neustart. Von seinen über 100 Mitgliedsbetrieben ist zwar noch keiner pleite gegangen, aber die Lage ist ernst. Und ab Montag kommt eine zusätzliche Belastung hinzu. Die Mitarbeiter und Unternehmer müssen sich testen lassen, aber das ist eben halt nur in Sachsen so. Die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 15 Bundesländern dürfen ohne Tests arbeiten. Und es ist natürlich auch eine finanzielle Sache, die uns drückt, weil so ein Test eben halt ja auch ein gutes Stück Geld kostet. Das gehen bis 50 Euro teilweise. Friseurmeister Edgar Krug ist trotz der erschwerten Rahmenbedingungen guter Dinge. Am Montag gibt's vielleicht sogar ein Gläschen Sekt. Denn dann feiert Krug nicht nur die Corona-Neueröffnung, sondern auch sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Mein Leben, meine Musik. Mein MDR Sachsen. Close your eyes, give me your hand. Me. Do you feel the same? Wenn Silvio unterwegs ist. Super Idee, super. Wir haben das sehr genossen. Wir waren da alle wieder fröhlich und ja, ganz entspannt. Haben Sie eine tolle Zeit? Ich bin so froh, dass ich hier dabei sein darf. Eine Auszeit vom Alltag. Super, ganz klasse. Haben uns sehr gefreut. Man konnte auch mal abschalten. Das bisschen Tanzen tat wahrscheinlich auch allen ein bisschen gut. Und ich sage einfach danke, danke, einfach danke. Danke mich bei Silvio Tage, beim MDR. Es wurde getanzt, es wurde gelacht. Also MDR macht weiter so. Die schönsten Fotos der Tour jetzt auf mdrsachsenradio.de. Zeit für Zetti. Welchen Tag, lieben Könige? Du! Und welchen noch? Me! Jetzt königlich sparen mit unseren Domi-Angeboten immer von Donnerstag bis Mittwoch. Zum Beispiel mit Ritter Sportschokolade, bunte Vielfalt, die 100-Gramm-Tafel für jeden 59 Cent. Und Coca-Cola und weitere Sorten, 12x1 Liter für je 8,64 zuzüglich Pfand. Dies und vieles mehr, nur bei Kaufland. Für Chemnitz, Zwickau, Vogtland, Erzgebirge und Mittelsachsen. Der Regionalreport mit Jacqueline Hähne. Hallo und guten Tag, es ist 16:30. Seit 16 Jahren fahren und halten in Chemnitz keine Intercity-Züge mehr. Doch das soll sich ändern. Wir berichten gleich mehr darüber. Außerdem geht's darum, warum Polarforscher gern auf vogtländisches Know-how zurückgreifen. Das Wetter in der Nacht meist klar und trocken bei Werten zwischen 9 und 2 Grad. Es ist die Schlagzeile des Tages. Schon im kommenden Jahr sollen in Chemnitz wieder Schnellzüge halten. Konkret geht es um die Anbindung von Chemnitz an die IC-Strecke zwischen Dresden und Rostock über Berlin. Meine Kollegin Nora Kileni hat sich kundig gemacht, ist jetzt im Studio. Nora, ohne umzusteigen, von Chemnitz nach Berlin fahren oder gleich durchrauschen bis an die Ostsee – das hat ja was. Ja, auf jeden Fall klingt das erstmal gut. Und Chemnitz wäre dann endlich nicht mehr die einzige Großstadt in Deutschland ohne Fernanbindung. Der Verkehrsverband Mittelsachsen hat uns bestätigt, dass er gerade dabei ist, eine umsteigefreie, fernverkehrstaugliche Verbindung EU-weit auszuschreiben. Das ist zwar eigentlich gar nicht seine Aufgabe, aber offenbar lehnt die Deutsche Bahn die Erweiterung bis Chemnitz aus Kostengründen ab. Unter anderem Chemnitz-Oberbürgermeister Sven Schulze hatte sich ja für die Verlängerung stark gemacht. Schulze teilte heute mit, er sei dankbar für diesen Schritt. Nun müssten aber auch zeitnah die Gelder dafür vom Freistaat bereitgestellt werden. Und das könne nur ein Anfang sein, weil Chemnitz ja auch noch aus anderen Richtungen besser mit dem Zug erreichbar sein sollte. Also ganz in trockenen Tüchern ist das noch nicht, höre ich jetzt raus. Ich habe ja auch gelesen und gehört, es geht um jeweils zwei Verbindungen, morgens und abends. Und auch das kann doch wirklich nur ein erster Schritt sein, oder? Na, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze ja auf politischer Seite auch wegen des bevorstehenden Kulturhauptstadtjahres von Chemnitz 2025 forciert wurde. Aber für Tagesgäste, die nach Chemnitz wollen, bringt das ja gar nichts. Denn geplant ist jetzt erstmal, dass morgens zwei Intercity-Züge aus Chemnitz rausfahren und abends zwei Züge zurück nach Chemnitz. Trotzdem freut sich auch Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger auf diese neue Entwicklung, denn auch seine Stadt würde davon profitieren. Mit Chemnitz gemeinsam. Ich freue mich also auch insbesondere für unsere drittgrößte Stadt. Was viele Reisende gescheut haben, war natürlich die Situation, in Dresden umzusteigen, Aufenthalt zu haben. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal ein Angebot, wo man von Freiberg bzw. von Chemnitz durchgehend bis Berlin fahren kann. Dass man jetzt erstmal mit wenigen Verbindungen anfängt, tut der Sache keinen Abbruch. Man wird, denke ich, der schnell merken, dass es nachgefragt ist. Und wie Sven Krüger sagt, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Oder mit einem ersten Geldhahn, der sich öffnet? Ja, genau. Spätestens im Mai, wenn der Landtag seinen Haushalt verabschiedet, dann wissen wir mehr. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Chemnitz soll wieder ans Fernbahnnetz der Bahn angeschlossen werden. Was sonst noch wichtig ist, sagt Ihnen Michael Langner in den Regionalnachrichten. Im Erzgebirgskreis breitet sich die britische Variante des Coronavirus weiter aus. Wie der Landkreis heute informierte, wurden seit Anfang Februar insgesamt 32 Fälle bekannt. Die Mutation des Virus gilt als wesentlich ansteckender und wird bislang nur stichprobenartig überprüft. Ab morgen können sich alle Einwohner des Vogtlandkreises zweimal wöchentlich kostenlos testen lassen. Das Angebot gilt auch für Arbeitspendler, die nicht im Kreis wohnen. Bis Anfang kommender Woche sollen dazu schrittweise 16 Testzentren in Betrieb genommen werden. Unbekannte haben in Plauen ein großflächiges Hakenkreuz und weitere Symbole auf einen Gehweg gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. In die Antarktis. Ja, Sie haben richtig gehört, denn dort soll ein riesiger, in Anführungsstrichen, Staubsauger aus dem Vogtland zum Einsatz kommen. Es ist ein ganz außergewöhnliches Projekt, das da realisiert wird. Die Firma Lehmann UMT aus Pöhl und ein Ingenieurbüro aus Plauen tüfteln derzeit an einer Maschine, mit der man am Südpol Schnee und Eis aus einer riesigen Höhle heraus befördern kann. Heute ist das System zum ersten Mal auf Herz und Nieren getestet worden, mitten in Plauen, bei Sonnenschein und 15 Grad plus. Ob es trotzdem funktioniert hat, Bernd Schädlich hat sich's angesehen. Ein dicker Plastikschlauch baumelt in 20 Meter Höhe an einem Kran. Ein Ende verschwindet in einem großen grauen Metallcontainer. Das andere hält Werner Kirsten von der Firma UMT Lehmann aus Pöhl wie ein Staubsaugerrohr über einen Berg aus Eisstückchen. Mit diesem Rüssel kann sozusagen der Schnee herausgesaugt werden. Wahrscheinlich ist es dann ähnliches Eis wie hier das Crash-Eis. Wir simulieren also die Höhe bis zu 20 Meter und 20 Meter Länge der Höhle. Offenbar funktioniert alles wie geplant. Der aufgeschüttete Eisberg wird Stück für Stück kleiner. Auch Bernd Rudert, Chef des gleichnamigen Plauener Ingenieurbüros, schaut zufrieden. Er hat den Riesensauger entwickelt, der heute seinen ersten realitätsnahen Eiseinsatz erlebt. Das Saugbagger-System, das gibt es schon, um Steine, Schotter und so weiter zu saugen. Das System nutzen wir gerade, um die Tests für das Eissaugen zu machen. Wir haben hier 15 Grad, die bewirken eben, dass das Eis nass ist. Wenn ich Schnee und Eis habe, was unter 0 Grad ist, das bleibt dann pulveriger. Ganz aufmerksam beobachtet Peter Köhler, Projektleiter vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, den Versuch. Das Institut unterhält in der Antarktis den deutschen Forschungsstützpunkt Neumayer 3. Und dort ist auch die Höhle, für die der Saugbagger gebraucht wird. In der Eishöhle befinden sich Geräte zur Messung des Erdmagnetfelds. Sie ist 50 Meter lang, hat einen Durchmesser von 5 Metern und muss aktuell von Hand freigeschaufelt werden. Mit Kettensägen und große Eisblöcke werden ausgeschnitten. Da wird das Firneis aus der Schneehöhle rausgetragen, rausgekrannt. In Zukunft würden wir gern solch ein Sauggerät verwenden. Auch weil die Höhle jedes Jahr etwa einen Meter tiefer in das Eis eintaucht und eine Beräumung von Hand immer schwieriger wird. Der erste Test heute, so sagt Werner Kirsten, habe wichtige Erkenntnisse gebracht. Aus meiner Sicht funktioniert es sehr gut. Wir wollten wissen, welche Leistung wird benötigt für den eventuellen Bau einer solchen Maschine. Da sind wir auf sehr gutem Wege, also ein Einsatz wird wahrscheinlicher von dieser Technik. Ergänzt Projektleiter Peter Köhler. Nach der gelungenen Bewährungsprobe sei es nun gut möglich, dass der vogtländische Eissauger bereits im kommenden Jahr in der Antarktis zum Einsatz kommt. Ohne vogtländisches Know-how geht in der Antarktis gar nichts, der Bericht von Bernd Schädlich. Und jetzt ist es Zeit für Grit Krämer im MDR-Wetterstudio. Noch einmal hat uns Hoch Ilonka heute viel Sonne geschenkt. Temperaturen sind immer noch weit oben. 15 bis 20 Grad haben wir. Und es dauert eine Weile, bis es am Abend dann nach Sonnenuntergang erst kühler wird. Die Abendwerte liegen bei 14 bis 10 Grad. Nachts geht es dann runter auf 7 bis 3 Grad. Frost wird es nicht geben. Die Nacht ist sternenklar. Und das heißt auch morgen nochmal ein Tag mit wenigen Wolken nur. Das ist dann der letzte Tag mit Hochdruckwetter, trockener Luft, viel Sonnenschein und wieder Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Bevor es sich dann doch ändert. In der Nacht zum Freitag kommt die Wetteränderung bei uns an und ab Freitag wird es sehr viel kühler weitergehen. Das war der Regionalreport aus Chemnitz. Mehr Informationen und Reportagen aus der Region gibt's jederzeit auch im Netz unter mdr-sachsen.de oder in der MDR Sachsen App. Hier im Programm geht's weiter mit dem Blick auf die Straßen, der Verkehrsdienst. Der MDR Sachsen Verkehrsservice A4 Frankfurt Richtung Dresden. Bisschen bessere Nachrichten endlich. Zwischen Chemnitz Ost und Hainichen stockender Verkehr. Die Unfallstelle ist geräumt, es geht voran. A17 in Richtung Prag zwischen Dreieck Dresden West und Dresden Gorbitz. Stau an einer Baustelle, da werden Sie nochmal 10 Minuten einbüßen. Und bitte Vorsicht, es staut sich bis auf die A4 zurück. B175 Nossendöbeln zwischen Neubodenbach und der A14 Auffahrt Nossen Nord. Stau nach einem Unfall im Kreuzungsbereich. Die B183 ist zwischen Graditz und Werdau wegen einer Unfallrekonstruktion gesperrt. Im Landkreis Leipzig ist die Straße zwischen Deutzen und Abzweig zur B176 nach einem Unfall gesperrt. In Chemnitz ist die B107 im Bereich Dreisdorf ebenfalls nach einem Unfall nicht passierbar. Und in Dresden Stau in der Kretschmerstraße Richtung Elbe. 15 Minuten dauert es länger, in der Taranter Straße stadtauswärts 10 Minuten. Neue Blitzer B2 am Ortsausgang von Bad Düben Richtung Leipzig. In Leipzig in der Wundersee. Bahnstraße stadtauswärts und in Weißkolm in beiden Richtungen. Sollten Sie noch andere Verkehrsstörungen mitbekommen, geben Sie es uns durch, bitte. Es ist kostenfrei 0800 637 5637. Schnell und aktuell, der MDR Sachsen Verkehrsservice. Sensation. Sachsen, das Sachsenradio. Wenn sich alles gegen dich verschworen hat, wenn du nicht mehr durchblickst, keiner dich sieht, wenn du vor lauter Antworten die Fragen nicht mehr weißt und ein ganzer Tag sich bückt und dann kniet, dann hör mir zu, damit ich dir helfen kann. Lass es zu, sei so frei. Nimm es an, ich bin da, wenn du abends die Augen schließt. Ich bin da, wenn du in deine Träume fließt. Und ich bin da, wenn du wieder ins Leben ziehst. Ja, ich sing für dich, kling für dich, ich bin dein Lied. An ihr knabbert und nagt und sich nimmer satt in dein Selbstvertrauen frisst. Wenn die längst verdrängt geglaubte Angst unter deine Decke kriecht, aber du hast sie gar nicht vermisst, dann hör mir zu, damit ich dir beistehen kann. Ja, greif zu, drück auf Play, nimm mich an. Ich bin da, wenn du abends die Augen schließt. Ich bin da, wenn du in deine Träume fließt. Und ich bin da, wenn du wieder ins Leben ziehst. Ja, ich sing für dich, kling für dich, ich bin dein Lied. Und dann lassen wir's krachen, wir denken nur noch an die allerschönsten. Ich bin da, wenn du abends die Augen schließt. Ich bin da, wenn du in deine Träume fließt. Und ich bin da, wenn du wieder ins Leben ziehst. Ja, ich sing für dich, kling für dich, ich bin dein Lied. Man muss es ganz klar sagen, die einen können nicht mehr, die anderen wollen nicht mehr. Wir sind des Lockdowns einfach müde, auch wenn wir natürlich wissen, dass es nicht gut ausgehen würde, wenn jetzt umfassend gelockert würde, Gastronomie und Geschäfte einfach wieder öffnen würden, die Kultur anliefe und so vieles mehr. Aber es wird natürlich diskutiert, was möglich wäre und das muss auch so sein. Das A und O sind Infektionszahlen der nächsten Tage. Seit Beginn der Corona-Pandemie begleiten wir ja auch schon eine Kleinunternehmerin durch die Krise, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es einzelne Unternehmern geht. Beate Hertes heißt sie, führt einen Kosmetiksalon in Leipzig. Und wie sie durch die Krise kommt, erzählt Ralf Geißler in der 8. Folge unserer Reihe Kleine Unternehmerin. Was nun? Was bleibt noch, wenn die Pandemie vorüber ist? Beate Hertes stellt sich oft diese Frage, wenn sie wie heute durch ihr Viertel die Leipziger Südvorstadt bummelt. Vorbei an Cafés, die sich nur mühsam noch mit Außerhausverkauf über Wasser halten. Vorbei an verschlossenen Boutiquen, die auf ihrer Winterkollektion sitzen geblieben sind. Und in Gedanken an die Kolleginnen ihrer eigenen Branche. Es verkaufen wirklich viele Kosmetikerinnen im Moment ihre Ladenausstattung wegen Geschäftsaufgabe. Viele sehen keine Perspektive, wer jetzt in meinem Alter oder vielleicht auch ein bisschen älter ist, die sagen dann auch, ach Mensch, die letzten Jahre, dann melde ich mich eben arbeitslos. Ich sage es mal ganz bösartig, Corona wird den Markt deutlich bereinigen. Wenn die Friseure am Montag wieder öffnen, darf Hertes zunächst nur Fußpflege anbieten. Gesichter, Hände, Wimpern bleiben Corona-bedingt tabu. Plausibel findet Hertes das nicht. Mit der Fußpflege allein kann sie ihre 5 Angestellten jedenfalls nicht alle aus der Kurzarbeit holen. Immerhin, im Februar hat sie endlich die November- und Dezemberhilfe erhalten. Bei der Überbrückungshilfe 3 für Januar und Februar hakt es allerdings noch immer. Und ständig Staatshilfen, das findet Hertes keine Lösung mehr. Wir brauchen, dass wir Konzepte entwickeln, gemeinsam mit der Politik, wie wir ermöglichen können, dass die Kosmetiker öffnen können auf Dauer. Also ein Leben mit der Pandemie. Das wäre meine wichtige Perspektive. Weil ich sehe es nicht so, dass die Pandemie in 14 Tagen oder 3 Wochen überwunden ist. Hertes wirkt nachdenklich. Ihren Elan hat sie aber nicht verloren. Sie dreht Videos für einen eigenen YouTube-Kanal. Ihr Team hat neue Pflegekonzepte erarbeitet. Und wenn es am Montag zumindest mit der Fußpflege wieder losgehen kann, wird sie alle Mitarbeiterinnen auf Corona testen. So schreibt es Sachsen vor. Doch damit beginnen auch schon wieder die Probleme, denn Detailinformationen zu der Vorschrift fehlen. Ich habe mich zwar angemeldet für Donnerstag zu einer Schulung für Schnelltests, um die selber zu machen, um Kosten zu sparen, dass ich die Kollegen selber testen kann im Geschäft. Aber wir wissen nicht, ob diese Tests zugelassen sind. Und insofern können wir auch noch keine Termine vergeben. Ich muss also die Kunden im Moment immer noch vertrösten. Vieles sei schwer zu begreifen, sagt Hertes. Sie steht vor ihrem Salon. Alle paar Minuten winkt ihr eine Passantin freundlich zu. Doch von Bekanntheit allein kann sie nicht leben. Sie will wieder richtig öffnen. Sogno

Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Menschen wieder mehr Freiheit durch eine Ausweitung der Corona-Tests in Aussicht gestellt. Spahn erklärte im Bundestag, Schnell- und Selbsttests würden Schritt für Schritt helfen, zur Normalität zurückzukehren. Sie schafften Sicherheit und damit die Voraussetzungen für Theaterbesuche oder andere Veranstaltungen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat am Vormittag die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Selbsttests erteilt. Sie können ohne Schulung angewendet werden. Der Abstrich wird dabei im vorderen Nasenbereich vorgenommen. Die bisherigen Schnelltests mussten von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Die Affäre um die Rückgabe mutmaßlich gestohlener Munition im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr hat keine personellen Konsequenzen. Das sagte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer vor dem Verteidigungsausschuss des Bundestages. Sie räumte aber Fehler ein, so seien Einzelheiten zu der Sammelaktion aus einem Bericht gestrichen worden. Die Ministerin erklärte weiter, sie habe keine Entscheidung zur Ablösung des KSK-Kommandeurs Kreitmeier getroffen. Er steht in der Kritik, weil seine Soldaten im vergangenen Jahr entwendete Munition in Kisten werfen konnten, ohne Konsequenzen. Kreitmeier hat das Kommando Spezialkräfte 2018 übernommen und soll einen Reformprozess leiten. Bischof Timmer Evers hat Fehler seines Bistums Dresden-Meißen bei der Aufarbeitung von Missbrauchstaten eines Priesters aus Heidenau eingeräumt. Timmer Evers sagte in einem Interview, warum man den Vorwürfen vor seinem Amtsantritt 2016 nicht stärker nachgegangen sei, sei ihm nicht im Detail bekannt. Er versprach, die weitere Aufarbeitung mit Hochdruck anzugehen. Dem Bistum zufolge hat der 1971 verstorbene Priester Kinder sexuell missbraucht. Der Fall ist seit 11 Jahren bekannt. Die Sächsische Zeitung berichtet von 4 Opfern und mindestens 6 weiteren mutmaßlichen Beteiligten aus dem Umfeld der Pfarrgemeinde. In der 3. Fußballliga empfängt Tabellenführer Dynamo Dresden am Abend die 2. Mannschaft von Bayern München. Eine Vorschau von MDR Sachsen Sportreporter Ronny Maywald. Endlich kann auch Dynamo Dresden anfangen, zumindest mal ein Nachholspiel abzuarbeiten. Die Ansetzung jedoch nur wenige Tage vorm Spitzenspiel, 1. gegen 2. am Sonnabend, Dynamo gegen Ingolstadt, die schmeckt Dresdens Trainer Markus Kauzinski verständlicherweise nicht. Seiner Mannschaft bleiben ab heute Abend nur 2,5 Tage Zeit zur Regeneration bis zum Ingolstadt-Kracher. Und so muss Dynamos Übungsleiter, der seinen Kapitän Sebastian May nach Rotsperre heute wieder zur Verfügung hätte, bei der heutigen Aufstellung auch schon das Spiel gegen Ingolstadt im Auge haben. So hat Kauzinski bereits Veränderungen in der zuletzt erfolgreichen Startelf für den heutigen Abend angekündigt, um mit entsprechender Kräftebalance heute gegen die Bayern und möglichst auch am Sonnabend gegen Ingolstadt erfolgreich zu sein. MDR Sachsen überträgt die Partie live im Internet und im Digitalradio auf MDR Sachsen Extra. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdrsachsen.de und in der MDR Sachsen App. Der MDR Sachsen Verkehrsservice 17.03 Uhr A17 Richtung Prag zwischen dem Dreieck Dresden West und Dresden Gorbitz. Stau an einer Baustelle. 10 Minuten werden Sie Geduld haben müssen und Vorsicht, es staut sich bis auf die A4 zurück. A72 Richtung Hof zwischen Treuen und Plauen Ost. Stau und stockender Verkehr mit 15 Minuten Zeitverzug. Aufpassen auf der A72 weiter Richtung Hof zwischen Pirk und Dreieck Hochfranken liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. B175 Nossendöbeln zwischen Neubodenbach und der A14 Auffahrt Nossen-Nord, Stau nach einem Unfall im Kreuzungsbereich. Die B183 ist zwischen Graditz und Werdau wegen einer Unfallrekonstruktion gesperrt. Im Landkreis Leipzig ist die Straße zwischen Deutzen und Abzweig zur B176 nach einem Unfall gesperrt. Auch in Chemnitz hat es auf der B107 im Bereich Dreisdorf einen Unfall gegeben. Auch hier Sperrung und neue Blitzer A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau-West und Merane. In Leipzig in der Wundstraße stadtauswärts und in Weißkolm in beiden Richtungen. Sollte noch was sein, rufen Sie durch, kostenfrei 0800 637 5637. Und danke dafür. Schnell und aktuell, der MDR Sachsen Verkehrsservice. Heike Leschner. Okay, sie kommt noch eine halbe Stunde mit Richtung Feierabend. Gegen 5:45 geht die Sonne dann unter und sammelt nochmal Kraft für einen fabelhaften Frühlingstag morgen. Die Zutaten bekommen wir gleich aus dem MDR-Wetterstudio und dann können wir auch noch mit einem echten Schwanengesang aufwarten. Guten Heimweg. MDR Sachsen. Einfach gute Musik. Musik. Musik. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you, I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. Mein Leben, meine Musik. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. Call my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. kleine Säuselei von Robbie Williams und Gary Barlow ist schon schön, aber Klartext ist mir lieber. MDR Sachsen, Wetterstudio. Dafür ist jetzt der Florian Ross zuständig. Hallo Florian. Hallo Eike. Gestern Abend ist es tatsächlich bis zu 15 Grad mild geblieben. Mhm. Und wie wird's heute? Ja, auch heute ist es noch sehr mild. Aktuell Werte zwischen 15 Grad, eben wie die von dir angesprochenen Werte in Weißenberg in der Oberlausitz. 19 Grad sind es immer noch in der Region Leipzig. Und auch die Abendtemperaturen können sich noch sehen lassen. In der Nacht wird es dann einstellig. Dann gehen die Werte runter auf 9 bis 2 Grad. Im Erzgebirge könnte es sogar noch mal für leichten Frost reichen. Wir wissen alle schon, morgen wird es nochmal einen schönen, richtig sonnig warmen Tag geben. Mit irgendwelchen Besonderheiten? Ja, es könnte sein, dass es vor allem in Richtung Sächsische Schweiz ein paar zähere Nebel- oder Hochnebelfelder geben wird, die die Sonne so ein bisschen eintrüben. Die meisten von uns kommen aber in den Genuss voller 10 von 10 möglichen Sonnenstunden. Der Himmel nach wie vor so ein bisschen eingetrübt. Verantwortlich dafür ist Sahara-Staub. Nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes sind es 14 Millionen Tonnen, die da von Nordafrika bis zu uns nach Mitteleuropa derzeit in der Luft sind und den Himmel so ein bisschen eintrüben. Wie rau wird denn die Kehrtwende am Freitag? Ja, am Freitag wird sie noch gar nicht so rau. Die Kaltfront ist nämlich ein bisschen langsamer als ursprünglich angedacht. Deswegen reicht es auch am Freitag nochmal für Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Ist aber dennoch ein ganz schönes Stück kühler als bislang. Freitagvormittag noch ein paar Sonnenstrahlen, nachmittags dann aufkommende Regenschauer. Und vielleicht sollte man das Auto reinstellen, denn mit dem Regen kommt auch der Sahara-Staub nach unten. Der Sahara-Staub kommt nach unten. Ich wollte dich schon nach einer Schneeballschlacht fürs Wochenende fragen. Nein, okay. So schlimm wird's nicht. Es ist der schon Regen, der da fällt. Aber es ist ein interessantes Wetter an diesen Tag, das muss man wirklich sagen. Ne? Florian, hab vielen Dank. Gerne. Und wir hören uns morgen? Übermorgen. Übermorgen. Also machen wir. MDR Sachsen. Das Sachsenradio. So ähnlich. Mal gucken. Champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola. Musik. Auch in Johanngeorgenstadt, Lößnitz, Bobershau und Zwickau. Mit MDR Sachsen, das Sachsenradio. Ihr Name war Carmelita. Sie war die Schönste im Ort. Sie brachte Lahme zum Gehen in ihrem 50er Ford. Sie hatte Klasse, gar keine Frage. Ich fiel in ihr Dekolleté und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr Name war Fräulein Meier, Meier mit Y. Sie schaffte täglich 10 Freier. Was für eine Kondition. Sie hatte Rasse, gar keine Frage. Ich lutschte an ihren Zehen und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos. Völlig willenlos. Selbst im Büro, im Damenklo, hab ich sie geliebt. Die Erika, die Barbara, erst recht die Marie. Ihr Name war Natascha, sie kam aus Novosibirsk. Wir tranken Wodka aus Flaschen, sie hätte mich beinahe erwürgt. Sie hatte Stolz, gar keine Frage. Ich schickte ihr Orchideen. Mann, ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos. Was ist mit ihm los? Vielleicht braucht er Feierabend. 6:10 hier beim Sachsenradio. Ich finde es ja immer mega beeindruckend, wenn manche Tiere an ihren Lauten oder Vögel am Zwitschern und Singen erkennen können. Hören Sie heraus, welches Tier das ist? Oh yes, könnte sein, dass sich die Oberlausitzerinnen und Oberlausitzer gerade die Ohren zuhalten. Das, was Sie gerade gehört haben, sind Singschwäne. Und die Oberlausitzer eben haben davon die Ohren und vor allem die Nase gestrichen voll. Es gibt einfach zu viele von diesen Singschwänen und viel zu viel von ihrem Gesang. Jens Czerwinka hat sich im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft auf die Lauer gelegt. Schon von Weitem sind die Schwäne nicht zu überhören. Auf einem Acker in der Nähe von Kommerau haben sie einen Futterplatz gefunden. Ornithologe Winfried Nachtigall von der Vogelschutzwarte Neschwitz baut vorsichtig sein grünes Spektiv auf. Um die Vögel nicht aufzuschrecken, hält er einen sicheren Abstand. Das sind also hier Sing- und Höckerschwäne, die hier auf dem Rapsacker stehen. Schwäne stehen also sehr gerne auf Raps. Nachtigall blickt durch das Fernrohr. Ich zähle mal schnell. Kann man ja sehr einfach erkennen an den gelben Schnäbeln und an den roten. Also gelb der Singschwan, rot der Höckerschwan, unser häufigster einheimischer Schwan. Singschwäne machen sich vor allem früh und abend bemerkbar. Der Singschwan hat seinen Namen wahrscheinlich tatsächlich von seinen vielfältigen Lautäußerungen. Wenn sie sich irgendwo begegnen, wenn neue Schwäne geflogen kommen, wenn man balzt auf den Gewässern, wird das also unter heftigen Körperflügelbewegungen, wird da also sehr intensiv gerufen. Und das ist sozusagen der Gesang des Singschwans. Obwohl der Singschwan ein Zugvogel ist, sind rund 30 Pärchen in Sachsen heimisch geworden, die meisten davon in der Oberlausitz. Es gibt also nur drei Bundesländer, in denen Singschwäne brüten, Sachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Und bei uns ist die große Masse jetzt, zu dieser Zeit sind das wahrscheinlich Wintergäste, Durchzügler, Rastvögel, die tatsächlich dann auch wieder abfliegen in ihre Herkunftsgebiete, nach Skandinavien, auch nach Russland. Allerdings sorgen die Schwäne auch für Diskussionen, weiß Winfried Nachtigall, denn viele Bauern fürchten um ihre Felder. Spätestens Ende März, wenn die Blütezeit beim Raps beginnt, werden die meisten Singschwäne gemeinsam mit anderen Wintergästen ihre Heimreise antreten. Im Herbst kommen sie zurück und ihr Singen wird in der Oberlausitz wieder zu hören sein. Sachsen, das Sachsenradio. Einfach gute Musik. She nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in the mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Sachsen. Hört jetzt auch aufs Wort. Google Home, Apple HomePod oder Amazons Alexa. Mit Ihrem Smart Speaker können Sie nicht nur das Sachsenradio abspielen. Welche Region möchten Sie hören? Hören Sie den Livestream Ihrer Region. MDR Sachsen Chemnitz. Die aktuellen Nachrichten, wann immer Sie wollen. Oder die MDR Sachsen Podcasts. Ganz einfach, per Sprachbefehl. Der Skill MDR Sachsen, das Sachsenradio, kann dir dabei helfen. Alle Infos dazu auf mdr.de/Sprachassistenten. Für Chemnitz, Zwickau, Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen. Regionalnachrichten mit Michael Langner. Um 17.30 Uhr. Guten Tag. In Chemnitz sind es zur Stunde 16 Grad, so auch in Hohenstein-Ernsthal. Und Erlbach im Vogtland meldet 13 Grad. Es bleibt auch am Abend angenehm. Die Nacht wird meist klar bei 9 bis 2 Grad. Morgen wieder sonniges Wetter und milde Temperaturen. Chemnitz soll ab Mitte nächsten Jahres einen Fernbahnanschluss erhalten. So soll die Intercity-Linie Rostock-Berlin-Dresden bis Chemnitz verlängert werden, inklusive eines Zwischenstopps in Freiberg. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat diese Verbindung EU-weit ausgeschrieben. Eine endgültige Entscheidung dazu soll bis April fallen. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Schulze sagte, er sei dankbar für diesen Schritt. Nun müssten zeitnah die Gelder dafür vom Freistaat bereitgestellt werden. Im Erzgebirgskreis breitet sich die britische Variante des Coronavirus weiter aus. Wie der Landkreis heute informierte, wurden seit Anfang Februar insgesamt 32 Fälle bekannt. Die Mutation des Virus gilt als wesentlich ansteckender. Dafür gäbe es auch im Erzgebirge erste Anzeichen, sagte Amtsarzt Sandro Müller auf einer Pressekonferenz. Was wir beobachten können, ist die bekannte höhere Infektiosität. Würde es zu Lockerungen weiterhin kommen, dann ist dort natürlich auch eine gewisse Dynamik zu erwarten. Wir haben bisher keine Hinweise darauf, dass es schwerere Verläufe dadurch gibt. Bei der britischen Variante sind alle uns bekannten Impfstoffe wirksam, sodass diese Impfkampagne weiterhin an Fahrt aufnehmen sollte als wichtigstes Instrument gegen die Pandemie. Er rät dazu, nicht nachlässig zu werden bei der Einhaltung von Hygieneregeln. Ab morgen können sich alle Einwohner des Vogtlandkreises zweimal wöchentlich kostenlos testen lassen. Das Angebot gilt auch für Arbeitspendler, die nicht im Kreis wohnen, teilte der Rettungszweckverband Südwestsachsen mit. Bis Anfang kommender Woche sollen dazu schrittweise 16 Testzentren in Betrieb genommen werden. Sie befinden sich unter anderem in der Arbeitsagentur Adorf, einer Turnhalle in Reichenbach, mehreren Apotheken sowie an den Grenzübergängen Schönberg und Klingenthal. Testwillige müssten nur ihre Gesundheitskarte dabei haben. Pendler sollten zudem einen Arbeitsnachweis mitbringen. Soweit aus Chemnitz, Michael Langner für MDR Sachsen. Na dann, auf geht's. Der Feierabendverkehr A17 Richtung Prag. Zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Gorbitz Stau an einer Baustelle. Es dauert 10 Minuten länger und es staut sich auch bis auf die A4 zurück. A72 Richtung Hof zwischen Treuen und Blauen Ost. Stau und stockender Verkehr mit 15 Minuten Dauer. Und zwischen Pörg und dem Dreieck Hochfranken liegen nach einem Unfall Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. B175 Nossendöbeln zwischen Neubodenbach und der A14 Auffahrt Nossen-Nord. Stau nach einem Unfall im Kreuzungsbereich. Die B183 ist zwischen Graditz und Werdau wegen einer Unfallrekonstruktion gesperrt. Im Landkreis Leipzig ist die Straße zwischen Deutzen und dem Abzweig zur B176 nach einem Unfall gesperrt. In Chemnitz betrifft es die B107 im Bereich Dreisdorf. Auch sie ist nach einem Unfall gesperrt. Und die Blitzer A4 Richtung Frankfurt zwischen Glauchau-West und Merane. A13 Richtung Dresden zwischen Thiendorf und Radeburg und auf der B2 am Ortsausgang von Bad Düben in Richtung Leipzig. Alles Weitere können Sie uns während Ihrer Fahrt jederzeit kostenfrei melden. 0800 637 5637. Schnell und aktuell der MDR Sachsen Verkehrsservice. I'm born once again. It's you. I know it's you. You cause desire and pain. Tangle me up in your chain. You make me the slave of your love. But it feels like heaven above. It's you. I know. MDR Sachsen-Hörer. Der Dino, nach Chemnitz gezogen und bin LKW-Fahrer. Das Beste an MDR Sachsen ist für meinen Berufszweig der Verkehrsfunk, der Beste, den es hier in Sachsen gibt. Wir begleiten Sie durch Sachsen. Das Sachsenradio. Jetzt haben Sie um 17.41 Uhr natürlich, was Ihren Feierabend angeht, zwei Alternativen. Es könnte ganz ruhig zugehen oder nochmal sportlich werden. Dynamo Dresden kann ja heute Abend auch das erste von zwei ausstehenden Spielen nachholen. 19 Uhr geht es los gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Und unser Mann vom Sport, Ronny Maywald, wird das Spiel für MDR Sachsen kommentieren. Ronny, jetzt so kurz davor, gibt es gute Nachrichten? Na, dass das Spiel auf jeden Fall stattfindet, weil das Wetter mitspielt, ne? Und dass es keine Kapriolen gibt. Nein, im Ernst, wir hatten ja in den vergangenen Wochen unverschuldet durch die Sachsen-Teams, vor allen Dingen, wenn ich an Zwickau denke, teils die possenartigsten Absagen kurz vorm Anpfiff. Insofern erstmal nur noch mal zur Sicherheit und zur Beruhigung. Spiel findet statt, Wetter ist gut, Platz ist gut. Weißt du was, ich kann deinen Augenzwinkern fast hören. Hier passt es denn überhaupt ins Konzept? So eine Nachholeansetzung für Dynamo, so kurz vor dem Spitzenspiel am Sonnabend gegen Ingolstadt? Na, ganz und gar nicht. Es ist eine viel zu kurzfristige Ansetzung in den Augen der Dresdner, kann ich voll verstehen. Markus Kaczynski gefällt das nicht, weil normalerweise macht er sich Gedanken immer zum jeweils bevorstehenden Spiel und fokussiert sich ausschließlich darauf. Nur jetzt hat Dynamo gerade mal 2,5 Tage Zeit. Die reicht einfach weder zur Regeneration noch zur richtigen Vorbereitung, wenn dann heute Abend das Spiel durch ist gegen die Bayern mit Blick auf Ingolstadt. Und das ist klar, das würde mir auch nicht schmecken, wenn du im Prinzip Mittwochabend ran musst und dann am Sonnabendmittag wohlgemerkt im Duell Erster gegen Zweiter schon wieder ran musst. Hm. Insofern muss Markus Kauzinski, der Dresdner Trainer, heute logischerweise, auch wenn er es nicht unbedingt will, schon beide Spiele im Blick, im Fokus haben. Und dementsprechend wird er auch in der Startelf Veränderungen vornehmen gegenüber dem Erfolg im Sachsen-Derby in Zwickau, weil es einfach um eine Kräftebalance geht. Zwischen heute Abend und am Sonnabendmittag gegen Ingolstadt. Und natürlich will Dynamo trotz Kräftebalance und einer kleinen Rotation dann auch heute Abend und am Sonnabend gewinnen, logisch. Also Zähne zusammenbeißen und los geht's. Ronny, erstmal danke für deine Einschätzung. Und dann, wie gesagt, Sie können live dabei sein hier beim Sachsenradio heute Abend. In voller Länge im Internet, wie gewohnt, unter mdrsachsenradio.de und natürlich auch im Digitalkanal DAB Plus MDR Sachsen Extra. Es wird still, wenn der Adler weint, weil man ihm die Flügel bricht. Seine Jäger prahlen mit ihrem Mut. Es wird still, wenn die Erde weint. Wenn die Seele weint, weil man ihr die Liebe nimmt, werden wir uns wehren mit ganzer Kraft. Ein Wort bricht das Schweigen, I'm a girl. Feierabendzeit, sehr der Sachsenradio. Und wenn man es echt bedenkt, dann müsste es ja mal eine Impfung zur Impfung geben. Ne? Also ich meine jetzt so eine konzentrierte Informationsgabe mit allem, was wichtig ist und uns wirklich hilft bei dem Thema. Gibt's auch. Also morgen gibt's das, morgen Nachmittag hier beim Sachsenradio. Wir haben zwei echte Koryphäen eingeladen, einen Immunologen und einen Virologen, die Auskunft auf ihre Fragen geben werden. Deshalb können Sie all das, was Sie zum Thema Corona-Impfung beschäftigt, gerne schon zu uns schicken. Auf mdrsachsenradio.de steht da auch schon ein ganz tolles Formular. Und morgen Nachmittag machen wir uns dann ans Antworten und hoffen, so viel wie möglich von dem, worüber Sie sich Gedanken machen, auch klären zu können. Meine Kollegin Anna-Sophie Assmann, die wird da alles koordinieren. Anna, ich weiß, du hast dich schon damit beschäftigt heute. Es sind eine Menge Fragen bereits rein. Erzähl mal, was so dabei ist. Also es ist irre, wie viele Fragen hereingeflattert kommen. Im Minutentakt, kann man sagen. Und ich bin schon die ganze Zeit am Durchklicken. Du hast ja schon einige Mails gelesen. Viele unserer Hörer haben bestimmte Vorerkrankungen und wollen deshalb wissen, was sie vor der Impfung beachten müssen. Einige haben auch gefragt, wie der Nachweis erfolgt, um zu beweisen, dass man zu einer bestimmten Risikogruppe gehört. Und es kommen auch viele Nachfragen zum AstraZeneca-Impfstoff rein. Zum Beispiel von Uta Gradl. Sie ist Erzieherin und könnte eben ab heute mit AstraZeneca geimpft werden. Und sie hat da aber einige Bedenken. Sie schreibt, bisher zählten Erzieherinnen in Gruppe 3. Werden wir jetzt nur vorzeitig geimpft, weil sonst niemand den AstraZeneca-Impfstoff will, kann ich mich beruhigt mit diesem Impfstoff impfen lassen? Ja, das sind so eine Fragen. Ja, also Fragen zu diesem Impfstoff werden wir auch morgen klären. Ja, und diese und andere Fragen lege ich dann auch unseren Experten vor. Anna, es gibt auch sehr viele individuelle Anliegen, die wir zu klären haben, oder? Oh ja, und zwar eine ganze Menge. Carsten Pasterny aus